erhoben uns fromme Bilder, die ein widerscheinendes Höheres sind. Es ist dir fern, du kannst ihn nur erahnen. Und fremde noch reden zu uns die Töne. Wenn Musik in Einfalt ihr Thank you. nicht der gleiche Mann sein, dem solches einst entsprang. Der andre im unfruchtbaren Jammer vor dem letzten Abgrund. Was ist von dem Besitz geblieben? Was tat ich, dass er von mir